wirklich, wirklich leicht, ein guter Mensch zu sein. Viel lieber ist man doch ein Arschloch und ein Schwein. Darin selbst erkannt.